Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Im heutigen Ö1 Hörspieltermin bringen wir in Memoriam Otto Schenk die Hörspielfassung von Büchners Woyzeck. In der Regie von Erich Neuberg aus dem Jahr 1954 mit dem damals 24-jährigen Otto Schenk als Franz Woyzeck. Georg Büchner hat Woyzeck 1836 zu schreiben begonnen, starb ein Jahr später mit nur 23 Jahren. Sein Woyzeck blieb also Fragment. Auch weil das Werk inhaltlich so radikal war, wurde es erst im 20. Jahrhundert auf die Bühne gebracht. Woyzeck ist ein soziales Drama und Büchner brachte mit Franz Woyzeck einen Menschen auf die Bühne, der von seiner Umwelt physisch und psychisch ausgenützt und gedemütigt wird. Sein Hauptmann quält den einfachen Soldaten Woyzeck mit moralischen Vorhaltungen. Marie, seine Geliebte, betrügt ihn mit dem Tambourmajor und von einem Arzt wird Franz Woyzeck als medizinisches Versuchsobjekt missbraucht. Schlussendlich glaubt Woyzeck, innere Stimmen zu hören, die ihm befehlen, seine Freundin umzubringen. Als Woyzeck dem Tambourmajor im Ringkampf unterliegt, gibt er auf. Er verschenkt seine Habseligkeiten und ersticht Marie am Ufer eines Sees. Büchners Woyzeck hören Sie in der Hörspielfassung von Erich Neuberg, jenem wichtigen Film-, Fernseh- und Hörspielregisseur des ORF der 1950er Jahre, der auch den Herrn Karl fürs Fernsehen möglich gemacht hat. Neubergs Hörspielfassung ist über 70 Jahre alt. In seiner Fassung hören Sie gleich zu Beginn den aus Frankfurt am Main stammenden Burgtheaterschauspieler Otto Schmöhle als Hauptmann und den jungen Otto Schenk als Woyzeck. Langsam, Woyzeck, langsam. Eins nach dem anderen. Er macht mir ganz schwindlig. Was soll ich denn mit den 10 Minuten anfangen, die er heute zu früh fertig wird mit dem Rasieren? Woyzeck, bedenkt er hat noch seine schöne 30 Jahre zu leben. 30 Jahre. Teile sich ein, Woyzeck. Jawohl, Herr Hauptmann. Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung, Woyzeck. Beschäftigung. Ewig? Das ist ewig. Das ist ewig. Hm? Ja, das siehst du ein, ne? Was? Ne? Ja. Jawohl, Herr Hauptmann. Herr Woyzeck, er sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat. Na, rede doch was, Woyzeck. Hm? Ja. Also, was ist heute für Wetter? Schlimm, Herr Hauptmann. Schlimm, Wind. Ja, ich spür's schon. Es ist so was Geschwindes draußen. So ein Wind macht mir den Effekt wie eine Maus. Woyzeck, ich glaube, wir haben so was aus Süd-Nord. Jawohl, Herr Hauptmann. Süd-Nord. Ach, die ist dumm. Ganz abscheulich dumm, Woyzeck. Ach, er ist ein guter Mensch. Aber, Woyzeck, Er hat keine Moral. Moral ist, wenn man moralisch ist, versteht ihr? Das ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche, wie unser hochehrwürdiger Herr Garnisonsprediger sagt. Ohne den Segen der Kirche ist nicht von mir. Wir arme Leute. Sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld. Geld. Wer kein Geld hat, da setzt einmal eines seinesgleichen auf die moralische Art in die Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Und seins ist doch einmal unselig in der und der anderen Welt. Ich glaube, wenn wir in den Himmel kämen, so müssten wir Donnern helfen. Der Wojciech, er hat keine Tugend. Er ist kein tugendhafter Mensch. Fleisch und Blut. Wenn ich am Fenster lieg, wenn es geregnet hat und den weißen Strümpfen so nachsehe, wie sie über die Gassen springen. Verdammt, Wojciech. Da kommt mir die Liebe. Na, ich hab auch Fleisch und Blut. Aber Wojciech, die Tugend, die Tugend. Wie soll ich dann die Zeit herumbringen? Ich sag mir immer, du bist ein tugendhafter Mensch. Ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Ja, Herr Hauptmann, die Tugend, ich hab's noch nicht so aus. Sehen Sie, wir gemeine Leute, das hat keine Tugend. Es kommt einem nur so die Natur. Aber wenn ich ein Herr wäre und hätte einen Hut und eine Uhr und eine Anglaise und könnte vornehm reden, ich wollte schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl. Gut, Rodrigo. Bist auch ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Aber du denkst zu viel. Das zehrt. Du siehst immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat nicht ganz eingegriffen. Also geh jetzt. Jawohl. Und renn nicht so. Langsam, immer hübsch, langsam die Straße hinunter. Schießen steht jedem frei. Da möchte ich Jäger sein, da möchte ich hin. Der Platz ist verflucht. Ja, Andres, der streift da über das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen, da rollt abends der Kopf. Es hob ihn einmal einer auf und meint, es wäre ein Igel. 3 Tage und 3 Nächte und er lag auf den Hobelspänen. Andres, das waren die Freimaurer. Ich hab's. Die Freimaurer. Still. Saßen dort 2 Hasen. Still! Es geht was. Fraßen ab das grüne Gras. Es geht! Gras. Hinter mir! Unter mir! Hol! Hörst du? Alles hol da unten! Die Freimaurer. Ich fürchte mich. Es ist so kurios still. Man möchte den Atem halten. Andres. Was? Red was. Andres. Wie hell. Ein Feuer fährt um den Himmel. Und ein Getös herunter. Wie von Posaunen. Wie es heraufzieht. Fort. Sieh nicht hinter dich. Check. Hörst du es noch? Still. Alles still. Als wäre die Welt tot. Hörst du? Sie trommeln drin. Wir müssen fort. Operette. Operette. Sassa. Operette. Hörst, Bub, da kommen sie. Was ein Mann. Wie ein Baum. Er steht auf seinen Füßen wie ein Löw. Jetzt hat er hier gegrüßt. Weil was? Freundliche Augen, Frau Nachbarin? Sowas ist man an ihr nicht gewöhnt. Soldaten, das sind schöne Burschen. Ihre Augen glänzen ja noch. Und wenn, frag sie ihre Augen zum Juden, dass sie sie putze. Vielleicht glänzen sie noch, dass man sie für 2 Knöpfe verkaufen kann. Was? Sie? Sie, Frau Jungfer? Ich bin eine honette Person. Aber sie? Sie guckt 7 Paar lederne Hosen durch. Luder! Letta. Operette. Komm, mein Bub. Operette. Was die Leute wollen. Bist doch nur ein arm Hurenkind und machst deiner Mutter Freude mit deinem unehrlichen Gesicht. Mädel, was fangst du jetzt an? Hast ein klein Kind und kann man? Ei, was frag ich danach? Sing ich die ganze Nacht? Heia, Popeia, mein Bub, juche. Gibt mir kein Mensch nix dazu. Wer da? Bist du's, Franz? Komm herein. Kann nicht. Muss zum Verles. Hast du Stecken geschnitten für den Hauptmann? Ja, Marie. Was hast du, Franz? Du siehst so verstört. Marie, es war wieder was. Viel. Steht nicht geschrieben. Und sieh, da ging ein Rauch vom Land wie der Rauch vom Ofen. Oh Mann. Es ist hinter mir hergegangen bis vor die Stadt. Was soll das werden? Franz. Ich muss fort. Heute Abend auf die Mess. Ich hab wieder was gespart. Ach, der Mann. So vergeistert. Er hat sein Kind nicht angesehen. Er schnappt noch über mit den Gedanken. Was bist denn so still, Bub? Fürchst dich? Ach, es wird so dunkel. Man meint, man wäre blind. Sonst scheint aus die Laterne herein. Ach, ich halt's nicht aus. Schauert mich. Hey, Marie. Ja. Lustig. Schöne Welt, Geld. Ja. Meine Herren, meine Herren, ihr seid zu sehen, das astronomische Pferd. Und die geografische Esel. Meine Herren, sehen Sie die Kreatur, wie sie Gott gemacht. Nix, gar nix. Sehen Sie jetzt die Kunst. Der Affe geht aufrecht. Hat Rock und Hose. Hat eine Säbel. Oh, mach Kompliment. Bravo. Oh, du bist Baron. Gib Kuss. Gewicht ist musikalisch. Meine Herren, hier ist zu sehen das astronomische Pferd. Und die kleine Kanarienvogel ist Favorit von alle gekrönten Häupter. Die Repräsentation anfangen. Man macht Anfang von Anfang. Es wird so gleich sein, das Kommissement von Kommissement. Willst du? Meinetwegen. Das muss schön Ding sein. Was der Mensch für Quassen hat. Und die Frau hat Hosen. Halt jetzt! Siehst du sie? Oh, was für ein Weibsbild. Teufel, zum Fortpflanzen von Kürassierregimentern. Und zur Zucht von Tambourmajors. Wie sie den Kopf trägt. Man meint, das schwarze Haar müsste sie abwärts ziehen wie ein Gewicht. Und die Augen. Als ob man in einen Ziehbrunnen oder zu einem Schornstein hinunterguckt. Fort, hinter drei. Zeig dein Talent. Zeig deine fiesche Vernünftigkeit. Beschäme die menschliche Sozietät. Ist unter die gelehrte Sozietät da eine Essen? Ja. Er schüttelt die Kopf. Sehen Sie jetzt die doppelte Reso? Das ist Physiognomik. Ja, das ist kein fitumes Individuum. Das ist eine Person, ein Mensch. Eine tierische Mensch. Und doch eine Vieh, eine Pferd. Sagt den Herren, wie viel Uhr ist es? Wer von den Herren und Damen hat ein Uhr? Ein Uhr. Eine Uhr? Damenherr. Das muss ich hier sehen. Oh, das ist ein Weibsbild. Was die Steine glänzen. Was sind's für? Was hat er gesagt? Blätter. Blätter. Schlaf, Bub. Blätter. Drück die Augen zu fest. Blätter. Noch fester, bleib so still. Oder erhol dich. Das ist gewiss Gold. Unser Eins hat nur ein Eckchen in der Welt und ein Stückchen Spiegel. Und doch habe ich einen so roten Mund als die großen Madamen mit ihren Spiegeln von oben bis unten. Und ihren schönen Herren, die ihnen die Hände küssen. Och, ich bin nur ein Abendweibbild. So still, Bub, die Augen zu. Du, das Schlafengelchen, du, wie es an der Wand läuft, die Augen zu oder sieh dir hinein, dass du blind wirst. Was hast du? Nix. Unter deinen Fingern glänzt's ja. Och, ein Ohrringelein hab's gefunden. Ich hab so noch nix gefunden. Zwei auf einmal? Bin ich ein Mensch? Es ist gut, Marie. Was der Bub schläft, greif ihm unter das Ärmchen, der Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Alles Arbeit unter der Sonne, sogar Schweiß im Schlaf. Wir arme Leute. Ja, da ist wieder Geld, Marie. Die Löhnung und was von meinem Hauptmann. Gott vergelt's, Franz. Ich muss fort. Heute Abend, Marie. Adies. Oh. Oh, ich bin doch ein schlechter Mensch. Oh, ich gönn mich ein Ach, was, Welt! Geht ja du alles zum Teufel, Mann und Weib. Was erlebe ich, Wojciech? Ein Mann von Wort. Was denn, Herr Doktor? Ich hab's gesehen, Wojciech. Er hat auf die Straße gepisst. An die Wand gepisst. Wie ein Hund. Und doch 3 Groschen täglich. Wojciech, das ist schlecht. Die Welt wird schlecht, sehr schlecht. Aber, Herr Doktor, wenn einem so die Natur kommt... Die Natur kommt? Die Natur kommt? Die Natur. Natur. Habe ich nicht nachgewiesen, dass der Musculus constrictor vesice dem Willen unterworfen ist? Die Natur. Wojciech, der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Harn nicht halten können. Hat er schon seine Erbsen gegessen? Wojciech. Ach, es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Ich sprenge sie in die Luft. Harnstoffe, salzsaures Ammonium, Hyperoxidul. Wojciech, muss er nicht wieder pissen? Geh einmal hinein und probier's. Ich kann nicht, Herr Doktor. Aber an die Wand pissen. Sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat einer so einen Charakter, so eine Struktur. Aber mit der Natur ist's was anderes, sehen Sie. Mit der Natur, da ist sowas, wie soll ich doch sagen, zum Beispiel... Wojciech, er philosophiert wieder. Herr Doktor, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehen? Wenn die Sonne im Mittag steht und es ist, als ging die Welt im Feuer auf, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir geredet. Wojciech. Er hat eine Aberratio. Ja, die Schwämme, Herr Doktor, da steckt's. Haben Sie schon gesehen, in was für Figuren die Schwämme auf dem Boden wachsen? Wer das lesen könnte. Wojciech, er hat die schönste Aberratio mentalis partialis, die zweite Spezies, sehr schön ausgeprägt. Wojciech, er kriegt Zulage. Zweite Spezies. Fixe Idee mit allgemein vernünftigem Zustand. Er tut doch noch alles wie sonst. Er rasiert seinen Hauptmann. Jawohl. Isst seine Erbsen. Immer ordentlich, Herr Doktor. Das Geld für die Menage kriegt die Frau. Tut seinen Dienst. Jawohl. Er ist ein interessanter Kasus. Wojciech, er kriegt Zulage. Halt er sich brav. Zeige seinen Puls. Ja... Marie! Geh einmal vor dich hin. Ach, über die Brust wie ein Rind. Und ein Bart wie ein Löw. So ist keiner. Ich bin stolz vor allen Weibern. Oh, wenn ich am Sonntag erst den großen Federbusch hab, die weißen Handschuhe, Donnerwetter. Der Prinz sagt immer, Mensch, der ist ein Kerl. Ach was, Mann! Und du bist auch ein Weibsbild. Sapperment. Wir wollen eine Zucht von Tambour-Majors anlegen, hä? Lass du. Mich! Oh, Wildtier! Du rühr mich an! Ha. Sieht dir der Teufel aus den Augen, hä? Meinetwegen. Es ist alles eins. Doktor, rennen Sie doch nicht so. Rudern Sie doch nicht so mit Ihrem Stock in der Luft herum. Sie hetzen sich ja hinter dem Tode drein. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, geht nicht so schnell. Herr Hauptmann. Ach, Herr Doktor, erlauben Sie, dass ich ein Menschenleben rette. Herr Doktor, ich bin so schwermütig. Ich habe so was Schwärmerisches. Ich muss immer weinen, wenn ich meinen Rock an der Wand hängen sehe. Mhm, aufgedunsen, fettiger, halsapoplektische Konstitution. Was? Ja, Herr Hauptmann, Sie können eine Apoplexia cerebri kriegen. Um Gottes Willen. Herr Doktor, erschrecken Sie mich nicht. Es sind schon Leute am Schreck gestorben, am bloßen hellen Schreck. Ich sehe schon die Leute mit den Zitronen in den Händen. Aber Sie werden sagen... Er war ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Hi, Wojcik! Wojcik! Was setzt er sich so an uns vorbei? Herr Hauptmann? Ja, bleibe doch, Wojcik! Er läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt. Man schneidet sich an ihm. Er läuft, als hätte er ein Regiment Kastrierer zu rasieren und werde gehängt über dem letzten Haar noch vom Verschwinden. Ja. Aber die langen Bärte, was wollte ich doch sagen? Wojcik, die langen Bärte. Ja, ein langer Bart unter dem Kinn. Schon Plinius spricht davon, man müsste es den Soldaten abgewöhnen. Ja. Über die langen Bärte. Was ist, Wojcik? Hat er noch nicht ein Haar aus dem Bart in seiner Schüssel gefunden? Ne? Er versteht mich doch. Ein Haar von einem Menschen. Vom Bart eines Sapeurs. Eines Unteroffiziers. Eines Tambourmajors. Er hat eine brave Frau. Geht ihm nicht wie den anderen. Jawohl. Was wollen Sie sagen, Herr Hauptmann? Ach, was der Kerl für ein Gesicht macht. Vielleicht auch nicht in der Suppe. Aber wenn er sich eilt und um die Ecke geht, da kann er vielleicht noch auf ein paar Lippen eins finden. Ein paar Lippen, Wojcik. Ich hab auch die Liebe gefühlt, Wojcik. Kerl, er ist ja gerade weiß. Herr Hauptmann, ich bin ein armer Teufel und hab sonst nichts auf der Welt. Herr Hauptmann, wenn Sie Spaß machen... Was ist Spaß? Herr Hauptmann, den Puls wollte ich, den Puls. Herr Hauptmann, die Erde ist höllenheiß, mir eiskalt, eiskalt. Die Hölle ist kalt, wollen wir wetten? Unmöglich, Mensch. Gesichtsmuskeln starr gespannt, zuweilen hüpfend. Haltung aufgeregt gespannt. Ich gehe. Es ist viel möglich. Der Mensch, es ist viel möglich. Wir haben schön Wetter, Herr Hauptmann. Sehen Sie, so ein schöner, fester, grauer Himmel. Man könnte Lust bekommen, einen Kloben hineinzuschlagen und sich dran zu hängen. Nur wegen des Gedankenstrichels zwischen Ja und wieder Ja und Nein, Herr Hauptmann. Ja und Nein. Ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? Ich will darüber nachdenken. Phänomen! Wojcik, Zulage! Mir wird ganz schwindlig vor dem Menschen. Wie schnell der lange Schlingel greift aus, als läuft der Schatten von einem Spinnbein. Und der kurze, das zuckelt. Der lange ist der Blitz und der kleine der Donner. Grotesk! Grotesk! Ich seh nix. Und man müsst sehen. Man müsst greifen können. Mit Fäusten. Was hast du, Franz? Du bist hirnwütig, Franz. Eine Sünd. So dick und so breit. Ach, es stinkt, dass man alle Engelchen zum Himmel hinausreichen könnte. Du hast einen roten Mund, Marie. Keine Blase drauf? Wie Marie. Du bist schön wie die Sünd. Kann die Todsünd so schön sein? Franz, du rätst im Fieber. Teufel, hat er da gestanden? So! Ach, dieweil der Tag lang und die Welt alt ist, können viele Menschen an einem Platz stehen, einer nach dem anderen. Ich hab ihn gesehen. Ach, man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und nicht blind ist und die Sonne scheint. Mensch! Rühr mich an, Franz. Ich hätte lieber ein Messer in den Leib, als deine Hand auf meiner. Mein Vater hat mich nicht anzugreifen gewagt, wie ich 10 Jahre alt war. Wenn ich ihn ansah... Weib. Nein. Es müsst was an dir sein. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Es wäre... Weiß ich's. Wer weiß es? Wirtin hat ne brave Magd. Sie sitzt im Garten Tag und Nacht. Sie sitzt in ihrem Garten. Andres. Nu? Schön Wetter. Sonntagssonnenwetter. Musik vor der Stadt. Vorhin sind die Weibsbilder hinaus. Die Menschen dampfen. Das geht. Tanz, Andres. Sie tanze. Ja, im Rössl und im Sternen. Tanz. Meinetwegen. Sie sitzt in ihrem Garten, bis das Glöcklein 12 schlägt. Und passt auf die Soldaten. Andres! Ich hab keine Ruhe. Narr! Ich muss hinaus. Es dreht sich mir vor den Augen. Tanz. Wird sie heiße Hände haben. Verdammt, Andres! Was willst du? Ich muss fort. Muss sehen. Wegen dem Mensch? Ich muss hinaus. Es ist so heiß da hier. Ich hab ein Hemdlein an, das ist nicht mein. Meine Seele stinkt nach Branntewein. Bruder, soll ich dir aus Freundschaft ein Loch in die Natur machen? Was? Ich will ein Loch in die Natur machen. Ein Jäger aus der Pfalz ritt einst durch einen grünen Wald. Er jagt das Wild daher, sag, wie es ihm gefällt. Ali, hallo, gar lustig ist die Jägerei, Ali, ja, für Hand, Ali, ja, für Hand. Er, sie, Teufel. Immer zu. Dreht euch, wälzt euch. Warum bläst Gott nicht die Sonne aus, dass alles in Unzucht sich übereinander wälzt? Mann und Weib, Mensch und Vieh. Tut's am hellen Tag, tut's einem auf den Händen wie die Mücken. Weib, das Weib ist heiß, immer zu. Der Kerl, wie er an ihr herumgreift, an ihrem Leib, er hat sie wie ich zu Anfang. Darum zweifle ich nicht. Ja, es ist lieblich und fein, aber alles Irdische ist übel. Selbst das Geld geht in Verwesung über. Zum Beschluss, meine geliebten Zuhörer, lasst uns noch über Kreuz bissen, damit ein Jud stirbt. Ja! Immer zu. Stichelmusik. Hm? Was sagt ihr? Lauter. Stich die Zickwolfin tot? Stich die Zickwolfin tot. Soll ich? Muss ich? Hör ich's da auch? Sagt's der Wind? Auch. Hör ich's immer. Immer zu. Stich tot. Tot. Thank you. Andres. Andres. Ja. Andres. Ich kann nicht schlafen. Was ist denn? Wenn ich die Augen zumache, dreht sich's immer und ich höre die Geigen immer zu, immer zu. Und dann spricht's aus der Wand. Hörst du nix? Ja, lass sie tanzen. Eine ist müde. Und dann, Gott behüt uns. Amen. Es rät immer Stich, Stich und zieht mir zwischen die Augen wie ein Messer. Du musst Schnaps trinken. Ein Pulver drin, das scheit das Fieber. Wie David, als er die Batseba sah. Gut. Aber ich sehe nichts als die kühle Paris der Mädchenpension im Garten trocknen. Meine Herren, wir sind an der wichtigen Frage über das Verhältnis des Subjekts zum Objekt. Wenn wir nur eins von den Dingen nehmen, worin sich die organische Selbstaffirmation des Göttlichen auf einem so hohen Standpunkt manifestiert und ihre Verhältnisse zum Raum, zur Erde, zum Planetarischen untersuchen. Meine Herren, wenn ich diese Katze zum Fenster hinauswerfe, wie wird diese Wesenheit sich zum Zentrum Gravitationis gemäß ihrem eigenen Instinkt verhalten? Hey, Wojciech! Wojciech! Herr Doktor, sie beißt. Carol! Greift die Bestie so zärtlich an, als wäre es seine Großmutter. Herr Doktor, ich hab's zittern. Hey, hey, schön, Wojciech. Komm, gib mir die Katze. Was sehe ich, meine Herren? Das Tier hat die neue Spezies Hasenlaus. Eine schöne Spezies. Jetzt ist sie weg. Meine Herren, das Tier hat keinen wissenschaftlichen Instinkt. Sie können dafür etwas anderes sehen. Sehen Sie, dieser Mensch. Seit einem Vierteljahr ist er nichts als Erbsen. Bemerken Sie die Wirkung. Fühlen Sie einmal, was ein ungleicher Puls. Der und die Augen. Herr Doktor, es wird mir so dunkel. Courage, Wojciech. Noch ein paar Tage und dann ist's fertig. Fühlen Sie, meine Herren, fühlen Sie. Apropos, Wojciech, bewegt den Herrn doch einmal die Ohren. Ich habe es Ihnen schon zeigen wollen. Zwei Muskeln sind bei ihm tätig. Hallo, frisch. Ach, Herr Doktor. Bestie, soll ich dir die Ohren bewegen? Wirst du's machen wie die Katze? So, meine Herren, das sind die Übergänge zum Esel. Häufig auch die Folge weiblicher Erziehung und die Muttersprache. Wie viel Haare hat dir die Mutter zum Andenken schon ausgerissen als Zärtlichkeit? Sie sind dir ja ganz dünn geworden seit ein paar Tagen. Ja, die Erbsen, meine Herren. Ich bin ein Mann. Ich habe ein Weibsbild, ich sage ihm ein Weibsbild. Zur Zucht von Tambourmajors. Ein Busen, Schenkel und alles fest. Ah, die Augen wie glühende Kohlen. Ein Weibsbild, sage ich ihm. Ihr Tambourmajor, wer ist denn? Frage den Wojciech da. Ich bin ein Mann. Er hat von mir geredet. Was hat er gesagt? Ich sollte dich fragen, wer sein Mensch ist. Hätte ein prächtig Weibsbild, die hätte Schenkel. So hat er das gesagt. Was hat mir heute Nacht geträumt? War es nicht von einem Messer? was man für närrische Träum hat. Oder kluge Träum. Wohin kam er? Meinem Hauptmann Wein holen. Andres, sie war doch ein einzig Mädel. Wer war? Nix. Adios. Betrug in seinem Munde erfunden. Herr Gott, sieh mich nicht an. Aber die Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, im Ehebruch begriffen, und stelleten sie ins Mittel da und sprachen zu ihm. Aber Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Herrgott, ich kann nicht. Herrgott, gib mir nur so viel, dass ich beten kann. Herrgott. Blätter. Blätter. Oh, Blätter. Das Kind gibt mir einen Stich ins Herz. Fort. Das brüst sich in der Sonne. Nein. Nein, nein, komm her. Komm her. Es war einmal ein König, der hatte die goldene Krone. Der Herr König und eine Frau Königin und ein klein Büblein. Und was aßen sie alle? Sie aßen alle Leberwurst. Der Franz ist nicht gekommen. Gestern nicht und heute nicht. Oh, Heiland! Heiland, du hast dich ihr erbarmt. Erbarm dich auch mal. Kamisolchen, Andres. Das ist nicht zur Montur, du kannst es brauchen, Andres. Das Kreuz ist meiner Schwester und das Ringlein. Ich habe auch noch einen Heiligen, zwei Herze und schön Gold. Es lag in meiner Mutter Bibel. Und da steht: Herr, wie dein Leib war rot und wund, so lass mein Herz sein aller Stund. Mein Mutter fehlt nur noch, wenn ihr die Sonne auf die Hände scheint. Das tut nix. Jawohl, Franz. Da. Da steht's. Friedrich Johann Franz Wojciech Wehrmann. Füsilier im 2. Regiment, 2. Bataillon, 4. Kompanie. Geboren Maria Verkündigung, 20. Juli. Ich bin halt alt, 30 Jahre, 7 Monate und 12 Tage. Franz, du kommst ins Lazarett. Du musst Schnaps trinken und Pulver trinken, das tötet das Fieber. Ja. Andres, wenn der Schreiner die Hobelspähen sammelt, es weiß niemand, wer seinen Kopf drauflegen wird. scheint die Sonne am Lichtmeister und steht das Korn im Blühen. Sie gingen wohl die Wiese hin, sie gingen zu zwei und zwei. Die Pfeifer gingen voran, die Geiger hinterdrein. Sie hatten alle rote Schuhe. Das ist nicht schön. Was willst du auch immer? Marie, singst du uns? Ich kann nicht. Warum? Darum. Aber warum darum? Na komm, ihr kleine Krabbe. Großmutter erzählt. Es war einmal ein arm Kind und hat keinen Vater und keine Mutter. War alles tot und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot. Und es ist hingegangen und hat gesucht, Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollte sie in den Himmel gehen. Und der Mond guckte so freundlich an. Und wie es endlich zum Mond kam, war es ein Stück Faulholz. Und es war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und geweint. Und da sitzt es noch und ist ganz allein. Marie? Was ist? Marie, wir wollen gehen. Es ist Zeit. Wohin aus? Weiß ich's. Also dort hinaus ist die Stadt. Es ist finster. Du sollst noch bleiben. Komm, setz dich. Aber ich muss fort. Du wirst dir die Fies nicht wundlaufen. Komm her. So wie bist du nur auch. Ja. Weißt du auch, wie lange es jetzt ist, Marie? Am Pfingsten 3 Jahre. Weißt du auch, wie lange es noch sein wird? Also ich muss fort das Nachtessen richten. Friert's dich, Marie. Und doch bist so warm. Was du heiße Lippen hast. Heiß. Heißen Hurnarten. Und doch möchte ich den Himmel geben, sie noch einmal zu küssen. Wenn man kalt ist, so friert man nicht mehr. Du wirst vom Morgentau nicht frieren. Was sagst du? Nix. Wie der Mond rot aufgeht. Wie ein blutig Eisen. Was hast du vor? Franz, du bist so blass. Franz! Franz, halt ein! Um Himmels Willen! Franz! Franz, Hilfe! Und das! Hilfe! Und das! Und das... Da, da, da, da. So, kannst du nicht sterben. So, so, so. So, so. Sie zuckt noch. Noch nicht. Noch nicht. Immer noch. Da, da. Bist du tot. Tot. Tot. Zu schwitzt und stinkt. Erholt euch doch alle einmal. So, Käthe, komm, setz dich, ich hab heiß. Hey, es ist einmal so, Käthe, der Teufel holt die eine und lässt die andere laufen, Käthe. Du bist heiß, heiß, warum denn, Käthe? Du wirst auch noch kalt werden. Sei vernünftig, komm, kannst du nicht singen? Oh ja. No. In Schwabenland am Morgenet und lange Kleider tragenet, lange Kleider, spitze Schuh, die kommen keiner Dienstag zu. Na, nein, nee, keine Schuh, man kann auch ohne Schuh in die Hölle gehen. Ja. Oh, pfui, mein Schatz, das war nicht fein, bereut dein Taler und schlauf allein. Ja, wahrhaftig, ich möchte mich nicht blutig machen. Aber was hast denn da in deiner Hand? Ich? Oh, wo, oh, ich? Rot? Oh, Blut! Blut? Blut? Blut? Was? Blut? Blut? Blut? Ja, ich glaube, ich habe mich geschnitten da an der rechten Hand. So, wie kommt's aber an den Ellenbogen? Ich hab's abgewischt. Was? Mit der rechten Hand an den rechten Ellenbogen? Ihr seid geschickt. Ah, und da hat der Ries gesagt, ich riech Menschenfleisch. Ja, puh, das stinkt schon. Teufel! Was wollt ihr? Was geht's euch an? Plotz oder der Erste? Teufel, meint ihr, ich hätte jemand umgebracht? Bin ich ein Mörder? Was gafft ihr? Guckt euch selber an! Platz da! Mörder! Es verrät mich. Näher. Noch näher. Was ist das für ein Platz? Was höre ich? Es rührt sich was. Still! Da. Da in der Nähe. Marie? Alles still. Was bist du so bleich? Marie, was hast du eine rote Schnur um den Hals? Bei wem hast du das Halsband verdient? Mit deinen Sünden. Du warst schwarz davon. Schwarz. Hab ich dich gebleicht? Mörder! Mörder! Da liegt etwas. Kalt, nass, still. Weg von dem Platz. Das Messer. So, da hab ich's. So, da hinunter. Es taucht in das dunkle Wasser. Wie ein Stein. Der Mond ist wie ein blutig Eisen. Will denn die ganze Welt es ausplaudern? Ich bin noch blutig. Ich muss mich waschen. Da. Ein Fleck. Und da. Noch einer. Halt! Hörst du? Still! Dort! Da! Was ein Ton! Es ist das Wasser. Es ruft. Schon lange ist niemand ertrunken. Fort! Ist nicht gut, das zu hören. Jetzt wieder. Wie ein Mensch, der stirbt. Ach, das ist unheimlich. so dunstig, allenthalben Nebel. Fort! Nein, zu deutlich, zu laut. Da hinauf, komm mit. Otto Schenk brachte Ö1 Woyzeck von Georg Büchner in der Hörspielfassung von Erich Neuberg aus dem Jahr 1954 mit dem damals 24-jährigen Otto Schenk als Franz Woyzeck, mit Martha Wallner als Marie, mit Otto Schmöle als Hauptmann, Michael Janisch als Tambourmajor, Bruno Talansky als Andres und Herbert Fuchs als Doktor. Musik Felix Schleifelder. Diese Sendung können Sie noch 30 Tage auf sound.orf.at hören und auf ORF Sound finden Sie auch eine Ausgabe der Holden Kunst, in der Otto Schenk seine Lieblingsgedichte liest und eine Sendung mit Ausschnitten aus Leseabenden von Otto Schenk aus den 1960er Jahren mit dem Titel »Nicht ernst zu nehmen«. Alles auf sound.orf.at. Morgen in der Holde Kunst liest Lilith Hesle Gedichte von Elke Erb und in der Reihe Menschenbilder hören Sie am Sonntag ein Porträt des Schauspielers und Theaterintendanten Achim Benning, der am 20. Jänner 90 geworden wäre. Ex Libris, unser Büchermagazin, präsentiert Ihnen morgen unter anderem einen neuen Text von Peter Handke, Schnee von gestern, Schnee von morgen. Und nächsten Samstag im Ö1 Hörspiel bringen wir Was siehst du? Die Nacht von Ludwig Fels in der Regie von Stefan Weber. Diese Produktion wurde voriges Jahr bei der Ö1 Hörspielgala als Hörspiel mit dem besten Sounddesign ausgezeichnet. Zu hören nächsten Samstag um 14 Uhr.